Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio. Wenn ihr mit mir reden wollt, das hier ist unsere Nummer. 0800 5678 111. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung live unterhalten wollt. Die erste Anruferin, das ist die Conny. Und Conny ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Du klingst aber traurig. Ja, ich habe heute meinen 15-jährigen Sohn im Gefängnis besucht. Warum ist er im Gefängnis? Der hatte Bewährung und dann hat er mich bedroht, weil er Geld haben wollte, weil er kifft. Hm. Und ich habe ihm das Geld nicht gegeben. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und dann hat einer seiner Brüder, der ist 13, noch mitgekriegt, wie sie den auf die Erde geschmissen haben. Die Polizei? Ja, weil er weglaufen wollte. Hm. Lass uns mal eins nach dem anderen bereden, Conny. Ja. Du sagst, er hatte es... Ist ja fast noch ein Kind mit 15 Jahren. Er hatte auf Bewährung, sagst du. Was war denn da vorgefallen? Der ist schon seit 2 Jahren sehr schwierig. Und der hat öfters Diebstahlsachen geklaut, damit er sich was leisten konnte, was ich nicht. Ich bin alleinerziehend und habe 4 Kinder. Und er wollte halt auch mal diese üblichen Markensachen haben. Und da hat er gedacht, mit dem Diebstahl kann man sich dann das da holen, was man dann sonst nicht kriegt. Mhm. Und da hat er dann erstmal Diebstahl und dann hat er auch Sachen geklaut, die er dann wieder verkauft hat. Dann war es Diebstahl mit Hehlerei. Mhm. Wann fing das an? In welchem Alter? Also mit 12. Mit 12 schon. Mhm. Mit 12. Und er hatte eine Bewährungsstrafe. Wie hoch war die? Also 3 Jahre durfte er nichts machen, 1 Jahr. Also erst hat er ein halbes Jahr gehabt und dann war er in der Jugendhilfeeinrichtung und da waren auch fast alle am Kiffen und da haben sie auch dann einen Jungen festgehalten, 20 Mark von dem haben und dafür hat er dann nochmal ein halbes Jahr dazu gekriegt. Mhm. Aber er war noch nicht im Jugendknast vorher? Nein, er war das noch nicht. Er sollte in eine Jugendhilfeeinrichtung, weil ich absolut nicht mehr mit ihm fertig wurde. Mhm. Ich habe noch 2 Jahre. So hört sich das auch an, als wärst du vollkommen überfordert und hättest nicht mehr gewusst, wie du mit dem Jungen umgehen sollst. Ja, aber ich habe alles versucht. Mhm. Ich habe so viel versucht. Mhm. Ich bin zum Jugendamt gerannt und ich bin zur Zeitung gegangen und alle haben gesagt, wenn er nicht will, wir können ihn nicht zwingen. Mhm. Der Familienrichter hatte eine geschlossene Heimunterbringung. Mhm. Da gab es im Januar einen gerichterlichen Beschluss, dass er ein geschlossenes Heim soll. Mhm. Und das wurde aber nicht durchgesetzt, weil das Jugendamt gesagt hat, wir haben kaum geschlossene Heime und geschlossen bringe ich ihn nicht unter. Und dann hat der Richter immer gesagt, der hat mir sogar seine Privatnummer gegeben und hat gesagt, rufen Sie mich an, wenn irgendwas ist, ich versuche alles Mögliche. Mhm. Aber der Richter konnte praktisch nur den Beschluss... Verstehe. Jetzt erzähl mir mal, was genau vorgefallen ist. Du sagst, er hat dich bedroht. Was hat er gemacht? Genau. Der hat immer gesagt, gib mir Geld, gib mir 10 Mark. Mhm. Und ich habe ihm 2 Tage vorher 10 Mark gegeben und habe gesagt, du musst damit auskommen, weil ich wusste, dass er das alles immer in Drogen umsetzt. Und okay, wenn er sagt, gib mir 10 Mark, ist das ja kein Bedrohen in dem Sinne. Nein, dann ist er mit dem Feuerzeug in der Wohnung an den Wohnzimmerschrank gegangen. Und wollte die Wohnung anzünden? Ja, er sagt, er wollte das nicht, aber ich habe Angst gekriegt. Mhm. Und da die letzten Wochen und Monate sowieso so schlimm waren und ich nervlich so am Ende war, ich habe nur noch Angst gekriegt und bin raus. Mhm. Und hast dann die Polizei benachrichtigt? Ja. Mhm. Und heute war ich im Gefängnis. Wie lange ist er jetzt in U-Haft schon? Seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen. Du warst heute das erste Mal da. Ja, und das sieht so schlimm aus. Und er hat mir ganz stolz gezeigt, dass sie ihn tätowiert haben. Was meinst du, er sieht ganz schlimm aus? Also er sieht schlecht aus im Gesicht, oder wie meinst du? Ja, der hat auch geweint. Hm. Und ich fand das so schlimm, weil ich fühle mich so schuldig. Hm. Weil ich einfach denke, hätte ich nicht die Polizei gerufen, dann wäre er nicht im Gefängnis gekommen, aber ich wusste nicht mehr keinen Weg mehr. Ja, Conny, lass uns mal vielleicht auch erst die gute Seite sehen. Einmal warst du vollkommen überfordert und hast keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Und die Gefahr besteht ja, oder bestand ja sehr, dass er noch weiter in die Drogenszene abrutscht. Ne? Ja. So hast du es ja gerade auch gesagt. Ja. Und einer von seinen beiden, also ich habe noch Zwillinge, die sind beide 13 und einer von den beiden, dem hat er auch schon gezeigt, wie man kifft. Der ist auch jetzt am Kiffen und der wirft mir auch vor, was hast du mit meinem Bruder gemacht, was ihn ins Gefängnis gebracht. Die können das nicht verstehen, dass ich Angst hatte und dass ich auch Angst habe, dass die anderen beiden auch... Nun sind 3 Wochen her. Du hast sicher schon mal mit jemandem vom Jugendamt oder mit einem Anwalt geredet. Mit dem Anwalt noch nicht, mit dem Jugendamt, mit den Sozialarbeitern aus dem Gefängnis hat auch angerufen. Genau. Was meinen die denn jetzt, wie das jetzt weitergeht? Welche Strafe? Jetzt auf die Gerichtsverhandlung. Ja. Was vermutet man denn, was da für eine Strafe anstehen könnte? Das eine Jahr auf jeden Fall. Das eine Jahr dann in Jugendknast oder? Ja. Jugendknast. Aber die haben gesagt, die können das noch nicht ganz genau sagen, weil das Verfahren noch läuft und das wird erst entschieden, wenn er vom Richter war. Könnte es denn auch sein, dass er in eine geschlossene Heimerziehung vielleicht kommt? Das haben sie ja bis jetzt nicht geschafft. Wie soll das jetzt noch geschehen? Davon war noch gar nicht die Rede. Aber die Situation heute so, erstmal die letzten 3 Tage, bevor ich da den Besuchstermin hatte, ich habe immer gedacht, mein Gott, du musst da rein, du gehst da hin und du willst da hin. Und er hat ja auch selber angerufen mit dem Sozialarbeiter zusammen. Einmal durfte er anrufen. Hat er dir denn heute bei dem Besuch eigentlich auch irgendwelche Vorwürfe gemacht? Nein, gar nicht. Das nicht? Gar nichts. Der hat geweint und er ist ja, ich sag mal, so von außen her will er den Harten machen, aber im Grunde genommen ist er ganz sensibel. Und als er dann gemerkt hat, dass er seine Tränen nicht zurückhalten konnte, da hat er zu dem Justizvollzugsbeamten gefragt, ob wir alleine in einen Raum könnten, aber weil da saßen noch 4 andere mit ihren Besuchern. Aber das haben die nicht gemacht. Was haben die Leute vom Jugendamt zu dir gesagt? Jetzt, nachdem das passiert ist? Ja. Gar nichts. Die haben schon von vornherein zu mir gesagt, der vom Jugendamt hat von vornherein zu mir gesagt, es wäre wohl das Beste, wenn er ins Gefängnis kommt. Vielleicht wird er dann endlich lernen, wo es lang geht. Und das habe ich dem Jugendamt auch irgendwo immer gesagt, das würden sie nicht sagen, wenn das um ihr eigenes Kind ging. Spielen wir mal die andere Seite, die andere Alternative durch. Das wäre jetzt nicht passiert, du hättest das nicht getan. Was wäre dann? Dann wäre vielleicht hätte sich eine Spirale entwickelt. Er hätte es immer wieder getan. Er hätte vielleicht sogar etwas Schlimmes angerichtet. Vielleicht. Du hättest dir Vorwürfe gemacht, dass du vielleicht seine Drogensucht mitfinanzierst, weil du ihm immer wieder etwas gegeben hättest. Ja. Und es wäre vielleicht nach 1, 2, 3 Jahren ganz schlimm eskaliert. Jetzt ist es auch eskaliert. Vielleicht. So sehe ich das manchmal auch. Manchmal denke ich auch, vielleicht musste das einfach so kommen. Und vielleicht, das ist jetzt schlimm. Und wenn der Junge in den Knast kommt mit 15 Jahren, ist das, weiß Gott, keine Lappalie. Aber vielleicht ist das jetzt doch der richtige Zeitpunkt, um alle Notbremsen zu ziehen. Ich weiß nun auch, dass die Betreuung, die psychologische Betreuung in den Knästen, auch in den Jugendknästen, nicht sehr dolle ist. Nee, der Sozialarbeiter ist total überfordert. Da sind 2 Sozialarbeiter, ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin für 300 Jugendliche. Aber es kann ja auch Folgendes passieren, Conny. Das weiß ich aus langjähriger Arbeit in Jugendknästen, dass vor allem, wenn jemand so jung ist und ein Jahr da gesessen hat, der muss gar nicht ein Jahr da sitzen, dass ihm das schon einen solchen Schock vermittelt hat. Das hoffe ich. Und jetzt ist eine ganz wichtige Aufgabe für dich, finde ich. Er hat das jetzt sicher auch eingebrockt. Vielleicht kapiert er das auch mal, dass er auch mit Schuld an allem ist. Das muss er jetzt teilweise selbst auch auslöffeln. Aber du musst jetzt ihm auch signalisieren, trotz allem, was passiert ist, ich bin für dich da. Das fällt mir so schwer. Warum? Mir fällt das so schwer. Ich kann den schon seit langem nicht mehr in den Arm nehmen, weil wir uns gegenseitig nicht mehr vertrauen können, weil das Vertrauen so kaputt gegangen ist in den letzten Jahren. Ja, aber vielleicht ist gerade jetzt dieser Einschnitt eine Chance für euch beide, das allmählich wieder aufzubauen. Vielleicht kannst du ihm das ja auch vermitteln. Hast du ihm das so auch schon mal gesagt, wie du es mir jetzt gerade gesagt hast? Nein. Ja, siehst du, sag ihm das. Der ist 15 Jahre alt, der kapiert das. Ich will jetzt versuchen, ihm zu schreiben. Das gefällt mir leichter. Ja, mach das. Der hat Zeit genug. Er hat auch heute gesagt, er will gerne schreiben. Vielleicht, das ist alles nur Hoffnung, aber man kann ja alles mal, man muss ja alles sehen und überdenken. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass ihr wieder langsam zueinander findet. Nicht in der familiären Situation wie bisher, die völlig verspannt war und ihr gar keine Ebene mehr miteinander gefunden habt. Jetzt durch Schreiben. Und wenn du ihm dann vielleicht signalisieren kannst, wenn das Vertrauen wieder ein bisschen gewachsen ist, dass du bist ja nun mal seine Mutter und du hast ihn ja gern, egal was passiert ist. Und dass du auch danach für ihn da bist. Aber nicht in dem Sinne, dass er dich ausnutzt, sondern dass du ihm hilfst, wieder Tritt zu fassen im Leben. Dann wäre das eine Lösung. Und dann wäre alles auch gar nicht so ganz schlimm. Vielleicht, Conny, ist es gut, dass es jetzt so gekommen ist. Ja. Das ist vielleicht noch ein begrenzter Schaden, der jetzt entstanden ist. Stell dir mal vor, er wäre in 2 Jahren in den Knast gekommen, nach viel schlimmeren Delikten, die er vielleicht auf dem Kerbholz hätte. Ja, was mir auch die große Sorge macht, sind die beiden Jüngeren, ne? Die sagen auch zu mir, Mama, wegen 10 Mark sitzt er jetzt im Gefängnis. So, ich denke, dass die, wenn die älter sind, dass die das dann wahrscheinlich besser verstehen können als wie jetzt, weil es ist ja immerhin ihr Bruder, egal was er gemacht hat, und es ist ja auch mein Kind. Du scheinst wirklich sehr, sehr belastet und überlastet zu sein. Gibt es niemanden, der dir so ein bisschen beisteht? Doch, ich gehe in 14 Tagen stationär. Mhm. Ja, 8 bis 12 Wochen. Ja, und was ist da mit den Kindern? Die kommen in die Jugendhilfeeinrichtung. Die sind dann gut betreut? Ja. Ja, ich glaube, das ist auch dringend nötig. Ja. Denn du bist ziemlich fertig am Ende. Ja, fertig mit Nerven. Aber ich will trotzdem, in der Zeit möchte ich ihn trotzdem besuchen, weil er darf ja nur zwar alle 14 Tage eine halbe Stunde Besuch haben, und wer soll denn sonst da hingehen? Ja, das darfst du doch auch, oder sollst du das nicht machen? Ich weiß nicht, was die dann sagen, die Psychologen und die Ärzte. Ich würde mir da keine Vorschriften machen lassen. Wenn du das für richtig hältst, kannst du alle 14 Tage mal eine halbe Stunde dahin gehen. Das möchte ich auch. Dann machst du das einfach, basta. Mhm. Und du kannst schreiben. Mit dem Schreiben, das ist wirklich gute Idee. Ja. Wer hat denn eigentlich entschieden, oder wer ist auf die Idee gekommen, dass du dich jetzt auch mal behandeln lässt und dass du auch mal was für dich tust? Ich selber, weil ich selber nur noch entweder schreie oder weine. Mhm. Weil ich selber einfach nicht mehr damit fertig werde. Mhm. Und die anderen beiden, die leiden auch darunter und die ziehen sich auch zurück. Aber Conny, guck mal, das ist doch auch schon mal was Gutes. Ich habe hier so oft mit Leuten zu tun, die wirklich auch ganz am Ende sind. Und dann versuche ich denen so ein bisschen beizubringen, Leute, macht was für euch. Ja. Geht zu einem Psychologen oder geht in eine Klinik. Und du hast das jetzt schon mal eigenständig eingetütet. Das ist doch schon mal toll. Doch, ich muss das machen. Ja. Also für deine eigene Genesung erstmal toi, toi, toi. Ja, danke. Und das ist jetzt passiert, wie es passiert ist. Und ich finde, da muss man jetzt das Beste draus machen und vielleicht auch die beste Seite sehen. Ja. Vielleicht ist dadurch viel Schlimmes verhindert worden, Conny. Mhm. Was nutzt es jetzt zu sagen, ach, hätte ich doch und wie wäre es doch? Da macht man sich den Kopf verrückt und das bringt ja gar nichts. Man muss jetzt nach vorne gucken. Jetzt versuchen, das Beste daraus machen. Genau. Ich möchte ihn auch nicht hängen lassen. Ich habe eine Freundin, der Freund war auch längere Zeit im Gefängnis, der hat nur gesagt, halt zu ihm, egal was kommt. Mhm. Weißt du, was die Kunst, glaube ich, ist immer, wenn man Eltern ist, ein Elternteil ist und jemand sitzt im Knast oder auch in der Partnerschaft, dass man dem Knacki das Gefühl vermittelt, ich bin für dich da, aber der gleichzeitig kapieren muss, da ist nicht jemand draußen, den kann ich ausnehmen und mit dem kann ich dann alles machen, wenn ich wieder rauskomme. Situation heute, als ich in dem Kiosk Süßigkeiten und Tabak kaufen konnte, da habe ich gesagt, ich hole für 20 Mark was, habe ihm das wurde dann eingeschweißt und wurde dann auf den Tisch gelegt, das durfte er dann mitnehmen, aber nur wenn das nicht beschädigt ist. Mhm. Und die anderen Besucher, die dann da waren, die hatten alle Tüten da, also die haben bestimmt 100 Mark da gelassen. Mhm. Und dann hat er sich das angeguckt, dass die anderen so große Pakete hatten und er hatte nur so ein kleines Paket. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, das waren schon für 20 Mark. Und irgendwo habe ich so gedacht, er lachte dann so ein bisschen, so als wenn er sagen wollte, wieso hast du mir nur so wenig gebracht, wieso haben die anderen so viel. Mhm. Aber das ist einfach das, was ich jetzt lernen möchte, dass er gerne was von mir haben kann, aber nicht alles das, was er möchte. Das hast du alles schon selbst so auch schon wahrgenommen. Ne? Ja. 20 Mark Süßigkeiten reichen vollkommen aus, du bist keine reiche Frau. Und er soll sich freuen, dass seine Mutter bei ihm ist und dass seine Mutter ihm was bringt. Punkt aus. Ja. Und lass dich da ja nicht noch weiter... Er hat übrigens auch immer deine Sendung gehört. Mhm. Wir haben das auf Kassette aufgenommen und abends haben alle hören das auch immer. Dann bestell ihm mal einen schönen Gruß von mir, wenn du ihn siehst. Ja. Aber du bist so fertig im Moment, dann ich möchte dir, auch wenn du jetzt für dich schon da was eingeleitet hast, doch auch anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein paar Worte redest. Ja, würde ich gerne. Machen wir so. Ja. Conny, alles Liebe, alles Gute. Danke, du. Und alles, was jetzt eingeleitet ist, auch für deine eigene Person, finde ich gut und zieh das durch. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Gibt es mal wieder so eine Sondersendung, so wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr zum Christopher Street Day? Wir überlegen daran und ich werde euch das alles rechtzeitig sagen. Prima, toll. Okay. Ja, prima. Leg bitte auf und die Elke ruft dich sofort zurück. Ja, danke. Alles Gute. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, das könnt ihr machen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Wir haben heute kein festes Thema. Ich sage euch jetzt schon mal so ein paar Dinge. Morgen ist ja Feiertag, da sind wir nicht da. Und ausnahmsweise findet diese Sendung auch nicht statt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Das heißt, für diese Woche ist es heute die letzte Sendung, dann sind wir nächste Woche Montag wieder für euch da. Linda ist jetzt am Apparat, 24, und vielleicht auch noch Petra, 25. Ja, hallo, ich bin's, Linda. Oh, die Linda ist aber schlecht zu verstehen, aber wir werden es schon schaffen. Ja, das tut mir leid, dass ich schlecht zu verstehen bin, weil das ist kein Festnetz, das ist ein Handy. Ja, das ist immer das Problem. Erzähl mal, um was es geht. Ja, das geht um eine Geschlechtsumwandlung. Ich habe eine Beziehung mit einer Frau. Mhm. Gut, du hast eine Beziehung mit einer Frau und es geht um eine Geschlechtsumwandlung. Den Zusammenhang verstehe ich noch nicht so genau. Verstehen Sie jetzt nicht? Nee, du bist eine Frau. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Ja, also ich lebe in einer lesbischen Beziehung schon seit vier Jahren. Mit der Petra, die ja bei mir verzeichnet ist? Ja, genau. Mit Petra, 25. Du bist 24. Ja. Mhm. Ihr seid ein lesbisches Paar. Und wer will sich jetzt einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Ja, meine Freundin Petra eben halt. Mhm. Und ich habe damit tierische Probleme, weil ich ja eben halt auf Frauen stehe. Mhm. Und, also die Petra ist ein Mensch mit transsexueller Identität. Genau. Mhm. Und es existiert auch ein Kind aus unserer Beziehung. Also wir haben einen Kinderwunsch gehabt. Mhm. Und wir hatten auch schon den Gedanken gehabt, uns zu trennen. Moment, langsam. Es existiert ein Kind aus eurer Beziehung. Wie kann das sein? Ja, ihr seid zwei Frauen. Ja, nein, ich habe mich damals befruchten lassen, weil wir einen Kinderwunsch hatten. Mhm. Also der Vater ist irgendwer, den du nicht kennst? Genau. Mhm. Und ihr beiden Frauen zieht dieses Kind groß? Genau, richtig. Mhm. Und das Problem ist ja eben halt, dass sie mir das damals vor zwei, drei Jahren hat sie mir das ungefähr erzählt, dass sie eben halt männlich denkt und sie gibt sich auch so. Das kann man auch, das sieht man ja auch wohl an, aber das war eben vorher halt nicht so. Und das eigentliche Problem, was ich eben halt habe, dass ich nicht auf Männer stehe. Mhm. Das heißt, ihr wäre es nicht vorstellbar, mit ihr weiter zusammen zu sein, wenn sie sich umgewandelt hat zu einem Mann. Ja, das stimmt. Aber das Problem ist, ich liebe sie halt noch zu doll. Mhm. Und möchte deswegen eigentlich nicht mit ihr auseinandergehen. Weil voraussichtlich ist die OP, die sie hat, im Oktober. Mhm. Das heißt, sie ist schon seit über einem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Mhm. Kannst du sie mir mal geben? Ja, natürlich. Mhm. Ich gebe sie in einem Moment. Mhm. Ja, hallo. Hallo, Petra. Hallo. Mich wundert, dass ich dich noch mit Petra ansprechen soll oder darf, wenn du schon so kurz vor diesem großen Schritt stehst. Ja gut, ich meine, ich sag mal, das hat Linda jetzt einfach gesagt, Petra. Aber mein Name ist eigentlich Lizard. Wie? Lizard. Lizard. Mhm. Mhm. Kenn ich nicht, aber es ist ein männlicher Name, Lizard. Nee, ist ein seltener Name. Mhm. Das ist ja ein ganz entscheidendes und großes Problem jetzt für eure Beziehung, was Lena gerade erzählt hat. Ich vermute mal, wenn es so weit gediehen ist, dass du auch eine OP schon vor Augen hast, dass du dir natürlich hundertprozentig sicher bist in all dem, was du jetzt vorhast zu tun. Ja. Ja, das ist das Problem. Ich habe ihr auch gesagt, soll ich es lassen wegen der Beziehung, weil ich das eigentlich noch retten wollte. Mhm. Aber sie sieht ja selber, dass ich mich quäle. Und da sagte sie auch, nee, dann das brauchst du nicht, weil was bringt mir das, wenn ich dadurch kaputt gehe? Mhm. Wie siehst du denn deine eigentliche sexuelle Identität? Würdest du dich dann, wenn du umgewandelt bist, als heterosexuell bezeichnen? Ja. Mhm. Das heißt, ich bin eigentlich auch nicht in dem Sinne lesbisch. Ja, mhm. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Nee, das ist mir schon eingängig. Das stellen viele transsexuelle Menschen so dar, wie du es gerade erzählt hast. Mhm. Das heißt, für dich wäre es kein Problem, mit deiner Freundin Linda zusammen zu sein. Nee. offensichtlich für sie ein sehr großes. Das bedeutet ja, jetzt im Klartext, dass wenn du die Operation vollzogen hast und du einen angeglichenen männlichen Körper hast, dass ihr eigentlich kein Liebespaar mehr seid. Nee, davon, das wird wahrscheinlich auch passieren. Mhm. Und davor habe ich auch am meisten Angst. Jetzt hat die Linda gerade erzählt, dass ihr ein Kind zusammen großzieht. Ja. Wie alt ist das Kind jetzt? Der ist anderthalb. Anderthalb, ja. Da kommt ja noch eine ganz andere Verantwortungsebene jetzt mit rein. Ich vermute mal, dass du da auch eine sehr enge, intensive Bindung aufgebaut hast zu dem Kind. Ja, das ist richtig. Mhm. Also er sieht mich aber auch, also er redet mich aber auch mit Papa an oder so. Ne? Er redet sich mit Papa an? Ja. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass er zu uns beiden Mama sagt, sondern Linda ist Mama und ich bin halt Papa. Mhm. Habt ihr denn mal darüber nachgedacht, über ein vielleicht anderes Modell einer innigen Beziehung, dass es auf der Ebene einer sehr, sehr tiefen platonischen Ebene vielleicht weiterlaufen könnte? Ja, darauf wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen. Mhm. Also. Wobei die Komplikationen natürlich dann entstehen, wenn sich einer von euch verliebt, ne? Also das kann mir schon mal nicht passieren, weil, also ich liebe ich sie zu doll. Mhm. Aber was passiert, wenn Linda sich verliebt in eine Frau und du stehst da und ihr wohnt zusammen noch? Das ist es halt, ne? Mhm. Davon habe ich natürlich auch Angst. Nur, es gibt ja gar kein anderes Lösungsmodell, als es darauf jetzt ankommen zu lassen. Du bist entschieden, dich operieren zu lassen. Linda sagt, ich stehe nicht auf Männer. Also habt ihr die einzige Chance, es zu versuchen auf der Ebene der intensiven Freundschaft und dann zu gucken, ob es geht. Vielleicht geht es ja, es gibt so. Ich kenne einen Fall, eine Familie in ähnlicher Konstellation wie bei euch, da funktioniert das. Gibst du mir die Linda nochmal? Ja. Hm? Hallo? Hast du mitgehört, Linda? Ja, ich wollte ja den Fernseher eigentlich ausschalten, in der Rückkopplung, denke ich mal. Habe ich leider nicht, aber ich habe es aufgezeichnet. Ja, also ich habe gerade zu Petra oder zu Lizard gesagt, dass letztendlich es gar keine andere Alternative gibt, als zu hoffen, dass ihr auf platonischer Ebene ganz eng verknüpft bleibt, auch schon allein für das Kind. Das wäre vielleicht besser, ne? Also als auseinanderzugehen, ja. Für Jan alleine schon. Ich würde also auf jeden Fall dieses Modell erstmal versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, dann müsst ihr halt andere Wege suchen. Aber vielleicht geht es ja. Man muss nicht immer das klassische Pärchenmodell leben in unserer Gesellschaft. Vielleicht gibt es auch, es gibt ja immer wieder auch andere, auch Menschen, die andere Varianten versuchen und es auch funktioniert. Versucht ihr es doch auch. Ja, ich bin auch ziemlich ratlos, weil mir tut das Ganze auch ein bisschen weh und ich habe auch schon versucht, mit anderen Kontakt aufzunehmen, aber es ist sehr schwierig hier in Bremen. Also, es gibt zwar irgendwie so Rat- und Tatzentrum, wo man so hingehen kann, aber die Menschen sind halt eben halt nicht so offen, dass sie darüber sprechen können. Das ist sehr schwierig. Es gibt ja Selbsthilfegruppen für transsexuelle Menschen. Ich könnte mir fast vorstellen, ich weiß es nicht, da müsste man mal nachforschen, können wir gern für dich auch machen, ob es auch Selbsthilfegruppen gibt für Angehörige von Transsexuellen oder von Partnern, weiß ich nicht, könnte sein. Ja. Ich würde mal sagen, wir rufen dich oder euch gleich nochmal an. Vielleicht können wir euch noch mit einer oder mit der einen oder anderen Adresse helfen. Oh, das wäre wunderbar. In Bremen. Ansonsten wünsche ich euch einfach bei diesem Experiment gutes Gelingen und viel Glück. Ja, das können wir gebrauchen. Es gibt ja keine Alternative, ne? Die Alternative heißt nur Trennung. Und das ist ja, wäre ja zu schade. Ja, da würde ich, glaube ich, auch dran kaputt gehen. Mhm. Also jetzt innerlich, weil ich sie wirklich von ganzem Herzen liebe. Und das ist das Problem. Wenn ich sie nicht lieben würde oder ich würde sie nicht so doll lieben, dann würde ich sagen, gut, lass uns Freunde bleiben, das war's. Mhm. Aber das kann ich nicht so einfach. Steh ihr ihm erstmal da gut bei, vor und während der Operation. Das ist eine schwere Zeit, ein schwerer Eingriff. Ja. Und dann müsst ihr sehen, wie sich das Leben entwickelt. Ja, vor allen Dingen ist das jetzt auch mit gerichtlich so, mit der Namensänderung. Mhm. Oh, das wird immer mehr, das wird immer schwieriger für mich. Ne? Mhm. Ich wünsche viel Glück von Herzen. Mhm. Und wir rufen euch gleich nochmal an, vielleicht haben wir noch was für euch an Infomaterialadressen, ja? Vielen, vielen Dank. Alles Gute, schönen Gruß an Lizard. Mach ich. Tschüss. Danke, tschüss. Ich begrüße herzlich Sabine. Und Sabine ist die 32, nicht 37. Guten Morgen. Morgen. Jürgen, ich habe ein ganz großes Problem. Ja. Und zwar bin ich schwanger. Ist ja noch kein, eigentlich noch kein, sollte noch kein Problem sein. Nein, aber ich weiß nicht von wem. Du weißt nicht von wem? Nein. Und zwar habe ich einen Freund, der ist bei der Bundeswehr. Und ich habe meinen Ex-Mann und mit dem habe ich geschlafen. Mit dem Ex-Mann? Ja, während mein Mann bei der Bundeswehr war. Während dein Freund bei der Bundeswehr war? Ja, genau. Ich sage immer mein Mann, also weil ich schon mal verheiratet war. Wir sagen es jetzt aber so, dann können wir es besser auseinanderhalten. Ex-Mann und Freund. Ne? Freund, Ex-Mann und Freund. Freund Bundeswehr, Ex-Mann, hast du nochmal ein Techtelmechtel mit gehabt? Ja. Darf ich mal fragen, warum du mit dem Ex-Mann nochmal in die Kiste gestiegen bist? Weil ich ihn immer noch liebe. Aber du hast doch einen Freund, einen neuen. Ja, den liebe ich ja auch. Den liebe ich ja auch, das ist es ja. Man muss ja auch mal eine Entscheidung treffen für sein Leben. Ja, da hast du auch recht und deswegen bin ich ja so fertig. Mhm. Wie lange läuft denn dieses Parallel nebeneinander? Also, als ich meinen Ex-Mann vor einem Jahr verlassen habe, da war das für mich ganz, ganz sicher, dass ich nichts mehr mit dem anfange. Und da hatte ich ja meinen jetzigen Freund. Wie viel Mal hast du denn jetzt deinen Freund mit deinem Ex-Mann betrogen? Ja, 4-5 Mal. 4-5 Mal. Und dann auch schön ungeschützt, ne? Ohne Kondome. Genau. Genau. Wir sind ja auch. Weil ich das immer ausgerechnet habe, dass ich nicht schwanger werden kann. Das ist ja gar nicht das große Problem. Sondern? Das große Problem ist ja, mein Ex-Mann ist ein Farbiger und mein Freund ist ein Weißer. Entschuldige, wenn ich jetzt lache, dann geschieht es dir eigentlich recht, was du da gemacht hast. Es kommt direkt raus, dein Seitensprung wird direkt dann sichtbar sein. Ich weiß aber nicht, von wem das Kind ist und ich habe solche Angst vor der Geburt. In wie vielen Monat bist du? Im dritten. Im dritten. Wer von den Männern weiß denn schon Bescheid? Keiner. Ich habe es gerade gesagt, weil ich solche Angst davor hatte. Ne? Du kannst das ja lange nicht mehr geheim halten, ne? Nein, das ist es ja. Und ich, das war ja so. Also mit dem Freund, mit dem ich jetzt zusammen bin, wir wollten immer ein Kind haben und es hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, ich bin jetzt 32, ich möchte gar kein Baby mehr haben. So. Und ich dachte immer, ich kriege gar keine Kinder, habe ich immer gedacht. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich tun sollte, Umjan. Das Problem, was soll ich denn machen? Das Problem ist in der Tat verzwickt. Ja, und ich weiß nicht, Abtreibung ist sowieso zu spät, weil ich das so spät gemerkt habe. Sag mal, kann man eigentlich, ich bin nun gynäkologisch nicht sehr informiert und nicht sehr wissend, kann man in diesem frühen Stadium der Schwangerschaft aufgrund einer vielleicht komplizierten Untersuchung die Hautfarbe des Kindes eigentlich ermitteln, weißt du? Also das glaube ich nicht. Also ich habe mit meinem Frauenarzt darüber geredet und der hat also nicht irgendwie, der sagte nur, ja, da müssen sie durch, ne? Und es ist ja auch dumm von mir, wie kann ich sowas machen? Ne, also, das war, also diese, ich kann es dir nicht erklären. Also ich bin so fertig. Ich habe mit noch keinem darüber geredet. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Naja, mit dem Frauenarzt hast du ja schon mal geredet. Ja. Aber der hat ja den schlauen Ratschlag gegeben. Da müssen sie jetzt durch. Wobei, so dumm ist er ja nun auch nicht, der Ratschlag. Warum lachst du so? Das finde ich also echt irgendwie nicht toll, ne? Weil ich das so kurios finde, dass es letztendlich nicht zu verheimlichen ist, weil dein Ex-Mann farbiger ist und das Kind, wenn es denn von ihm ist, somit auch es sichtbar ist, dass es von ihm ist. Na, ich habe aber auch schon von Fällen gehört, dass man das gar nicht sieht. Naja, also das ist aber relativ, es wird eine mulattische Hautfarbe haben, eine bräunliche Hautfarbe. Ja, Sabine, man kann es vorher nicht feststellen, welche Hautfarbe das Kind haben wird. Ich glaube nicht, also da habe ich jetzt noch gar nicht nachgefragt. Also es können beide sein, ne? Und ich bin... Das bedeutet eigentlich, da gibt es kein Hin und Her überlegen, dass du es beiden sagen musst. Ja, und dann? Und dann, was soll ich dann tun? Und dann wirst du das ausbaden müssen, was du dir eingebrockt hast. Und darauf hoffen, dass dein jetziger Freund so ein toller Mann ist, dass er zu dir hält. Ja, aber ich meine, jetzt mal ganz angenommen, dir würde so etwas passieren jetzt so, ne? Was würdest du denn machen? Sabine, was bleibt dir denn übrig? Wir wollen mal so fragen. Bald kannst du deine Schwangerschaft nicht mehr verheimlichen. Aber wenn ich dann erzähle, wenn ich erzählen würde, dass, was weiß ich, vor 20, 30 Jahren bei mir in der Familie ein farbiger Mensch gewesen wäre, ob das vielleicht was hilft? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Halte ich überhaupt gar nichts von so einer Lügerei. Willst du mit so einer Lüge vielleicht dein Kind aufziehen und auch dein Kind so belügen? Nee. Nein? Nee. Also ich hatte das so gedacht als erst als Hilfe irgendwie, nicht, dass ich irgendwie meiner Mutter sage, erzähl du, mein Schatz, dass ich möchte den Namen jetzt. Und du meinst, dass dein jetziger Freund dir so eine recht billige Lüge abnimmt? Der weiß doch wahrscheinlich, dass dein Ex-Mann ein Farbiger ist. Ja, aber ich habe ihm gesagt, ich habe mit dem nichts mehr zu tun. Ich hätte den schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Ja gut, aber man denkt ja auch ein bisschen nach, vielleicht als Partner, und würde dann misstrauisch. Nein, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Das geht nicht. Ich finde es nicht in Ordnung, nein, wirklich nicht. Wie so, schätzt soll ich du mich jetzt aufhängen, oder was? Du sollst dich auch nicht aufhängen. Du sollst darüber jetzt nachdenken, wie du ehrlich aus dieser Sache herauskommst und wie du ehrlich dich jetzt verhältst. Du warst mehrfach unehrlich und jetzt musst du ehrlich werden, weil dir gar nichts anderes übrig bleibt. Ja, aber mein Mann, der wird mich dann verlassen, also mein Freund jetzt. Und mein anderer Mann, der hat auch schon eine neue Beziehung und dann stehe ich ganz alleine da. Mhm. Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so verzweifelt. Mhm. Ich bin fertig. Du findest das vielleicht alles ganz lustig, ne? Nein, ich sehe das nicht lustig. Ich sehe doch, das höre ich ja, wie du redest. Du findest das ja ganz lustig. Nein, ich finde es nicht lustig, Sabine. Ich finde es nicht lustig. Ich bin nur völlig ratlos, was man anders irgendwie tun könnte. Du gibst doch anderen Menschen auch immer einen Rat. Mhm. Immer gibst du den Rat. Nur Bier sagst du, ja, sei mal ehrlich oder was. Findest du, dass das kein Rat ist? Nein, das ist kein Rat. Mhm. Du musst mir irgendwie helfen, irgendwie. Mhm. Oder ich krieg das Kind und gib's zur Adoption frei oder ich und sag keinem was oder so. Du kannst doch das Kind nicht zu. Also wie reagiert denn dein jetziger Partner? Der weiß das ja noch gar nicht, dass ich schwanger bin. Ja gut, dass aber der wird zum Beispiel 7 Monate irgendwo hinfahre in Urlaub und dass ich dann das Kind kriege und dann gar nichts sage oder. Das ist alles ein verquastes Lügengebäude, Sabine. Alles ist ein Murks. Ja. Ich glaube, dass du letztendlich wahrscheinlich auch nicht zufrieden bist mit all diesen Ideen und Gedanken. Es gibt in dieser Situation offensichtlich keine andere Lösung, als Tacheles zu reden mit den beiden Männern und dazu zu stehen. Ich bringe meinen Freund nicht aber um. Ja, der hat gesagt, wenn du fremd gehst, dann ist alles zu spät. Die Gefahr, dass er dich verlässt, ist natürlich gegeben. Aber du hast es ja nun auch gemacht. Du bist ja nicht schuldlos an der Situation. Doch, bin ich wohl. Ich bin schuldlos. Du bist schuldlos? Du bist doch mit deinem Ex-Mann in die Kiste gegangen. Ja. Ja, und? Trägst du da keine Schuld dran? Nein. Nee? Nein. Hat er dich dazu gezwungen? Nein, das nicht, aber... Du bist doch eine erwachsene Frau. Mein Gott, du bist 32 Jahre alt. Das kommt doch nicht als ein Schicksal über dich, dass dein Ex-Mann mit dir schläft. Aber alle Frauenärzte haben mir gesagt, ich könnte keine Kinder kriegen. Trotzdem bist du deinem jetzigen Freund fremd gegangen. Ja, wenn der immer weg ist. Ja, das ist doch keine Begründung dafür. Also Sabine, du bist aber auch sehr naiv, gehst du da aber auch ran, muss ich aber wirklich sagen. Und dass du nicht mal einsiehst, dass du da auch eine Verantwortung trägst und auch eine Schuld mitträgst, finde ich schon ein bisschen sehr seltsam jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich werde das Kind dann irgendwie, dass ich wegfahre zu noch. Ich habe eine ganz gute Freundin. Und da werde ich hinfahren, werde das Kind kriegen. Na toll, da bist du aber wirklich eine tolle Mutter. Du gehst in die Kiste mit irgendeinem Mann und dieses Kind wird es ausbaden, indem es im Heim aufwachsen wird. Oder weiß ich wo. Und du dich nicht um das Kind kümmerst. Na, klasse. Aber was soll ich denn tun? Wenn ich dann jetzt das Kind kriege, ja, vielleicht wird es ja weiß geboren. Dann habe ich ja Glück. Du sollst zu dem stehen, auch was du gemacht hast. Du stellst dich da in eine Opferrolle, als wärst du fast überhaupt nicht daran beteiligt. Als hätte dich das alles ereilt vom Schicksal, die Situation. Du musst zu dem stehen, was du getan hast und musst jetzt auch Frau genug sein und zu sagen, das und das ist geschehen, liebe Männer oder lieber Mann, vielleicht wirst du mich jetzt verlassen, aber ist es nun mal passiert und ich muss das durchstehen, für das Kind auch. Ich trage jetzt auch Verantwortung, du trägst jetzt Verantwortung, in dir wächst ein Leben, ein neuer Mensch, Sabine. Ja, ja, da hast du recht. Und wenn alle Stricke reißen, sagen wir mal so, kriegst du dieses Kind auch alleine großgezogen. Und das ist aber die saubere Lösung als diese ganzen Lügengebäude, die du gerade präsentiert hast. Aber dann habe ich ja keinen Mann mehr. Nee, da hast du keinen Mann mehr. Ach Jürgen, was soll ich denn nur tun? Ich habe keinen anderen Ratschlag als den ich gerade gesagt habe. Ich weiß es nicht. Alles andere ist wie gesagt, Murks. Und irgendwann holt dich diese Lügerei ein. Irgendwann. Ja. Da hast du recht. Also meinst du, ich soll das Kind kriegen, großziehen? Frag doch noch einmal erst dein Frauenarzt, ob man das nicht doch irgendwie vorher rauskriegen kann. Das wäre doch die. Das weiß ich nicht. Vielleicht können das ja, vielleicht wissen das ja irgendwelche. Vielleicht, Zuschauer. Vielleicht. Ja, das wäre natürlich das Allereinfachste, wenn du das vorher wüsstest. Ja. Und wenn das nicht möglich sein sollte, musst du diesen sehr, sehr harten Weg gehen. Ich bin davon überzeugt. Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe das sehr ernst genommen. Nicht, dass du denkst, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Ich fand, du darfst nicht glauben, dass ich mich über dich lustig gemacht habe. Ich fand es nur sehr kurios, dass das rauskommen wird aufgrund der Hautfarbe des Ex-Mannes. Mehr nicht. Also, ja, es war mein erster Eindruck, dass du das gedacht hast. Nein, Unsinn. Ach Quatsch, Unsinn. Ich weiß doch, welche Notlage du da auch bist. Ja, jetzt. Bin ich auch. Mhm. Weil man hat mir immer gesagt, ich könnte keine Kinder kriegen. Und deswegen habe ich auch dementsprechend nicht mehr verhütet. Sabine, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen kann. Du kannst gerne auch noch mal mit meiner Psychologin reden. Kriegst du noch mal eine andere Meinung, auch von der Frau. Wäre dir das recht? Ach nee, das muss nicht sein. Das muss nicht sein, okay. Da muss ich jetzt alleine durch, da hast du schon recht. Würdest du mich dann auch noch mal anrufen und mir erzählen, wie alles sich weiterentwickelt hat? Ja, wann soll ich das denn tun? Wenn du irgendeine Entscheidung für dich gefällt hast, in den nächsten 2 Wochen vielleicht. Ja, also das Kind kriegen muss ich ja sowieso. Mhm. Das ist ja zu spät. Man kann ja nur bis zur 12. Woche abtreiben. Mhm. Und ich bin jetzt in der 14. Woche. Also das ist ja sowieso zu spät. Versuch das mal. Das geht ja gar nicht. Nee, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Versuch mal einfach, mich nochmal anzurufen. Ich bin interessiert daran, wie es weitergeht. Okay, dann mache ich das. Dann mach das, Sabine. Alles Gute. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt haben wir 1.39 Uhr und 30 Sekunden. Haben wir eigentlich eine Pause schon gemacht heute? Ich bin ganz vertieft in meine Gespräche. Nein, wir haben noch keine Pause mehr. Also machen wir jetzt eine kleine Pause. Und 31 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ohne festes Thema. Das heißt, ihr könnt hier ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 567 8111. Faxnummer 0800 567 8110. Morgen haben wir keine Sendung wegen Feiertag. Freitag fällt diese Sendung auch aus. Wir sind dann erst wieder nächste Woche auf dem Bildschirm und im Radio zu hören. Anna, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Anna. Oh mein Gott, bin ich aufgeregt. Boah, ich höre das Herz schlagen. Aber egal. Ja, erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Danke. Und schöne Grüße an den Jan. An den Jan? Ja. Der in der Regie sitzt. Genau. Der hat dich bezirzt wahrscheinlich gerade. Der ist so nett zu Mädchen immer, ne? Ja. Ja, den kennen wir schon. Um was geht's denn? Eine gute Freundin von mir. Mhm. Die habe ich vor 2 Jahren kennengelernt auf Kur. Da war ich mit meiner Schwester. Mhm. Und da war sie ein ganz schüchterner Mensch. Mhm. Und dann haben wir uns, sag ich jetzt mal, ein bisschen auseinandergelebt. Und vor einem Jahr, nach einem Jahr haben wir uns jetzt vor 2 Wochen wiedergesehen. Mhm. Und davor hatten wir aber so halt Kontakt, Telefon und schriftlich. Wie weit wohnt ihr denn auseinander? Also das ist nicht weit. Also ich wohne in Hamburg und das ist vielleicht 1 Stunde. Mhm. Und da habe ich einmal mit ihr telefoniert und da hat sie mir halt erzählt, dass sie einen Freund jetzt hat. Mhm. Und wo sie mir sagte, wie alt er ist, dachte ich, oh, was ist mit dir los? Der ist nämlich 36 und sie ist 16. Ach du liebe Zeit, 20 Jahre Unterschied. Ja, Und ja, was heißt, mein Problem ist, ich habe eine ganz große Angst um sie, dass sie in eine sehr schiefe Bahn gerät. Mhm. Aber du weißt ja nichts Näheres. Ne? Du weißt nur, wie alt der Knabe ist. Ja gut, meine Schwester hat schon mal ihn, sag ich mal, getroffen. Mhm. Und also nochmal zur Klarstellung. Der Kontakt ist ja nicht so rege und so innig im Moment zwischen euch. Ne? Ja doch, jetzt, wo ich weiß, dass sie so einen älteren Freund hat, und wie er so ein bisschen drauf ist, versuche ich den Kontakt jetzt zu halten, sag ich jetzt mal, öfters mit ihr. Gut, wie ist denn der Freund drauf? Also, sag ich jetzt mal, für mich, in meinen Augen, wie ein Zuhälter. Ist das denn auch? Also, ich finde schon, also, ich habe dir das auch schon mal gesagt, meine klare Meinung. Und, also, ich habe so auf sie eingeredet, aber sie ist sowas von blind, sag ich jetzt mal. Das Problem, Anna, ist ja, inwiefern du wirklich recht hast. Du warst natürlich erstmal geschockt, dass sie einen 20 Jahre älteren Freund hat. Mhm. Ist nicht so üblich, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wenn der Typ in Ordnung ist und die beiden sich lieb haben, kann das ja auch funktionieren. Mhm. Ja, da musst du erstmal vielleicht auch von deinen Vorurteilen wegkommen. So, jetzt ist aber die Frage, ist der wirklich irgendwie in einem schlechten Milieu zu Hause? Hat er einen schlechten Einfluss auf deine Freundin? Ja, glaub schon. Also, ja, du glaubst das so. Woher? Ja. Woher weißt du das genau? Ja, sie erzählt es mir ja. Also, was denn zum Beispiel? Ja, sie hat zum Beispiel vorher, sag ich jetzt mal, keine Reizwäsche getragen. Und jetzt sagt er, ja, er kauft ihr ständig neue, irgendwelche, sag ich jetzt mal, Reizwäsche. Dessous und sowas. Ja, genau. Und ja, ist halt noch nicht so ganz schlimm, würde ich sagen. Ja, aber er schleppt sie mit so, solchen Clubs, sag ich jetzt mal, Bordells. Das tut er? Ja. Mhm. Mhm. Naja, und jetzt war sie vor 2 Wochen bei mir zu Hause, haben wir ein bisschen gefeiert. Und da wollte ich, dass sie noch mal einen Tag bei mir bleibt. Und da habe ich halt den Freund angerufen, ob sie halt da bleiben kann. Mhm. Und da hat er gesagt, ja, wenn sie nicht um 9 Uhr abends zu Hause vor seiner Haustür steht, dann holt er sie ab. Mhm. Oder, ja. Das ist natürlich eine komplizierte Situation. Du bist ebenfalls nicht sehr viel älter, du bist 17 Jahre alt, du bist nur eine Freundin, du gehörst nicht mal zur Familie. Ja, also die Familie, wollen wir davon gar nicht reden. Also die Eltern kümmern sich nicht um deine Freundin. Mhm. Also sie hat schon solche Zukunftspläne mit ihm. Sie weiß, im Juni wollen sie jetzt sich verloben, sie wollen 3 Kinder haben, wenn sie 18 ist, wollen sie heiraten, also. Mhm. Klingt schon ein bisschen seltsam, muss ich auch zugeben, aber es fällt mir natürlich jetzt äußerst schwer, da was zu sagen, weil ich nicht die richtigen Fakten kenne. Und selbst nehmen wir mal an, das wäre so, dass er einen schlechten Einfluss auf deine Freundin hat, ist es für dich natürlich auch äußerst kompliziert, da irgendetwas zu unternehmen. Wenn sie das selbst nicht so sieht, dann bleibt dir als Freundin nur die Möglichkeit, sie darauf aufmerksam zu machen. Und da muss man auch noch vorsichtig sein, denn wenn Menschen manchmal groß verliebt sind, dann sind die mit einer solchen rosaroten Brille ausgestattet, dass die wollen gar nicht das Negative sehen und machen dann noch mehr zu gegenüber der Freundin. Mhm. Also wenn du das wirklich so siehst und du davon überzeugt bist, versuch es ihr immer wieder zu sagen, geh ihr aber nicht auf die Nerven damit. Mhm. Nicht, dass sie blockiert. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also wo sie dann von mir, sag ich jetzt mal, von zu Hause losgefahren ist, habe ich ihr gesagt, ja, ruf mich bitte an, wenn sie halt den Streit mit ihm begraben hat. Und da hat sie angerufen, aber sie klang nicht so danach. Und ab jetzt habe ich sie nie wieder erreicht. Also ich weiß nicht, ich schreibe ihr fast jeden Tag SMS, also Kurzmitteilung. Mhm. Ich rufe sie an und die Eltern sagen, ja, sie ist nie da, sie ist immer nur bei dem Freund. Ich weiß auch nicht, also die Eltern, die kümmern sich gar nicht drum. Mhm. Was sagen deine Eltern zu dem Fall? Also meine Eltern wissen davon nichts. Mhm. Also sie würden auch, soll ich jetzt mal dagegen sein, dass ich so einen Kontakt mit so einem, sag ich jetzt mal, älteren Herrn habe. Aber deine Eltern kennen doch deine Freundin. Ja. Mhm. Wie ist dein Kontakt zu deinen Eltern? Mein Kontakt zu meinen Eltern? Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, da bist du vielleicht an einer noch besseren Quelle als jetzt hier bei mir, weil deine Eltern viel mehr Bescheid wissen, auch über das Mädchen. Sprich doch einfach mit denen mal über dieses Problem. Ja. Ist doch interessant, wie sie das einschätzen. Vielleicht haben die dann ja auch eine Idee. Vielleicht können die ja sogar mit deiner Freundin auch mal reden. Dann vor deinen Eltern hat deine Freundin ja vielleicht mehr Respekt. Kann ja sein. Man muss ja alles überlegen, alle Wege vielleicht gehen. Also meine Schwester hat mit ihm gesprochen, ich kann sie dir ja mal kurz geben. Hm? Soll ich? Ja, gib mal. Hm? Ja, hallo Jürgen. Mit wem rede ich denn jetzt? Mit der Magda. Magda? Ja, mit der Zwillingsschwester Anna. Ah, mit der Zwillingsschwester. Ja. Du hast mit dem Mann geredet, mit dem 36-Jährigen? Ja, also es war, also ich habe mich mal vor 3-4 Monaten mit der Freundin getroffen. Mhm. Und dann wollte ich von vornherein halt, sag ich mal, den Freund kennenlernen. Mhm. Und dann hieß es, ja, dann komm mal mit. Und dann sind wir zu ihr halt, sag ich mal, hingefahren. Und dann sind wir, sag ich mal... Also du hast auch einen schlechten Eindruck von ihm. Ja, also es war so. Also wir sind halt zu ihm hin. Und dann hieß es, wir sind an einer Kneipe vorbei. Und dann hieß es so, oh ja, guck mal, da ist er. Ne? Und ich so, hä, wer ist das denn? Da habe ich gesehen, ja, der Freund... kam er halbwegs schon betrunken mit einer Zigarette raus, konnte sich kaum halten und so. Mhm. Okay, Magda, ich würde jetzt Folgendes wirklich vorschlagen. Ich habe es gerade Anna auch schon gesagt. Ihr könnt ja sowieso nicht viel unternehmen. Redet mal mit euren Eltern. Vielleicht haben die eine Idee, vielleicht können die auch mal mit eurer Freundin reden. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Hm? Mhm. Ihr macht euch Sorgen, ne? Ja, vor allem sie kam halt vor den 2 Wochen auch, sie hat dann auch geweint und meinte, sie hat Angst, dass wenn sie mit ihm Schluss macht, dass weil der Freund von ihr hat, sag ich mal, Freunde, also Ausländer, Schwarze. Und dann meinte sie, wenn sie am nächsten Tag dann zu Hause ankommt, dass sie dann nicht mehr... Ja. Redet mal mit euren Eltern. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Mhm. Es gibt ja keinen Grund, das zu verheimlichen. Da könnt ihr ja mal einfach das Problem mal diskutieren. Ne? Ja, und das meiste regt uns auch auf, dass die Eltern, sag ich mal, noch, also sie wissen, dass sie, sag ich mal, mit ihm lebt und wie er sie behandelt. Kümmern sich nicht drum. Nee, sie meinen, ja, komm und versucht doch mit ihm ins Reine zu kommen und streitet euch nicht und... Magda, ihr redet mit den Eltern und du grüßt mir die anderen nochmal herzlich. Ja, mache ich. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Das waren zwei Zwillinge. Ach, wieder schön. Tatjana, 31. Hallo. Schönen guten Morgen. Dein Thema, Tatjana. Ja, eigentlich habe ich fast das gleiche Problem wie die Frau davor, nur dass bei mir der Mann inhaftiert ist, seit 4 Wochen. Mhm. Und also das ist so, wir sind 6 Jahre verheiratet. Mhm. Also er hat mich ständig also misshandelt, geschlagen und das ist halt jetzt so ausgerastet, dass er halt versucht hat, mich mit dem Telefonkabel zu erdrosseln. Und hast du ihn angezeigt? Ja. Mhm. Und seit wann ist er jetzt im Knast? Seit 4 Wochen. Verurteilt oder in U-Haft? Nee, in U-Haft. In U-Haft. Mhm. Mhm. Und jetzt ist halt eigentlich das Problem, ich versuche ein neues Leben anzufangen, aber irgendwie kriege ich vor jedem Amt also Steine am Weg gelegt, zwecks Sozialamt oder Wohnungssuche. Und irgendwie ist man dann an einem Punkt, wo man überhaupt nicht mehr weiter was, wo man überhaupt anfangen soll. Mhm. Ne? Das heißt, du bist für dich entschieden, du möchtest von diesem Mann ganz weg. Ja. Ja. Du möchtest dich auch scheiden lassen von ihm. Ja, das habe ich alles schon veranlasst, ja. Mhm. Nun sind gerade mal erst 4 Wochen ins Land gegangen und da steht dann noch eine Gerichtsverhandlung vor der Tür, die für dich wahrscheinlich auch nicht einfach sein wird, weil du sehr viele Dinge erzählen musst, die dir seelisch auch wehgetan haben. Mhm. Wie reagiert er denn jetzt auf deine Entscheidung? Weißt du das, dass du gehen wirst? Nee, also ich habe seitdem also überhaupt keinen Kontakt, überhaupt nichts mehr. Mhm. Möchte ich auch nicht mehr. Mhm. Hast du auch irgendwie Angst noch vor ihm, dass er... Ja, ich habe Angst, dass er also irgendwann rauskommt. Mhm. Er hat dich versucht umzubringen. Ja. Wie hast du dich befreit und wie hast du es geschafft, von ihm loszukommen? Das war eigentlich, ich bin also bewusstlos geworden und dort, also durch den, dass er das gemerkt hat, hat er praktisch losgelassen. Mhm. Du hast das Bewusstsein verloren? Ja. Hm. Ihr wart alleine in der Wohnung? Mit meinem Sohn, der ist 2,5 Jahre. 2,5 Jahre? Und der Kleine hat das mit angesehen? Ja. Dann warst du bewusstlos, dann hat er los, hat er von dir gelassen? Ja. Und dann? Ja, dann wie ich zu mir gekommen bin, also ist er weg, mit dem Auto weg. Mhm. Ich habe dann bei den Nachbarin, dann bin runter zur Nachbarin und habe die Polizei angerufen. Und die haben ihn dann später festgenommen. War er betrunken? Nein, was? Er war immer schon so aggressiv. Und er hat dich da liegen lassen und das kleine Kind war in der Wohnung, er ist abgehauen? Ja. Hm. Weißt du, wie lange du bewusstlos warst? Nee, weißt du nicht, ne? Nee. Mhm. Und es ist halt jetzt total schwer, neu anzufangen. Aber ich bräuchte eine neue Wohnung, weil ich noch in der Wohnung bin und die ganzen Erinnerungen. Mhm. Aber einfach klappt es nicht. Wo ich anfasse, kriegt man keine Hilfe. Und Also es sind jetzt bürokratische Probleme, die dich... Ja, zum Beispiel, ich war im Sozialamt und die haben mich total Problem gemacht, weil ich ja uraltes Auto noch gehabt habe. Und dann der hat mich total beschimpft und ich will was erschleichen und ich soll erst das Auto abmelden. Und ich habe gesagt, das ist doch ein Notfall, ich brauche jetzt Hilfe, dass ich einen neuen Anfang finde. Und statt dass er mir geholfen hat, hat er mich also total beschimpft und fertig gemacht. Und jetzt stellt sich mir gerade die Frage. Wir haben in Deutschland 197.000 Hilfsorganisationen und Hilfegruppen. Gibt es eigentlich eine Gruppe, frage ich jetzt mal so in die Kamera und ins Mikrofon rein, ein Verein, der sich um solche Menschen kümmert, so wie Tatjana jetzt jemand ist, der in einer solchen Situation lebt? Du brauchtest im Prinzip jetzt jemanden, der sich gut auskennt, der auch versiert ist in diesen juristisch-bürokratischen Dingen und der dir einfach ein bisschen zur Seite steht, auf den Ämtern auch. Ja, und vor allen Dingen, dass ich so schnell wie möglich eine Wohnung finde. Mhm. Weil ich möchte unbedingt raus, weil ich auch für die Freunde bedroht wäre. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich sehr ehrenwerte und gute Organisation Weißer Ring dir da helfen kann. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aber sicher, dass wir im Laufe der Sendung noch von irgendwoher aus Deutschland einen Tipp bekommen, wie oder wer dir helfen kann, Tatjana. Mhm. Wir werden dich heute Nacht noch informieren, wenn jetzt ein Fax eintrudelt oder ein Anruf oder irgendetwas. Und an dich weiterleiten, auf jeden Fall. Mhm. Ne, ich glaube, das ist wirklich das Problem. Du brauchst Hilfe und wir wissen im Moment nicht, wer dir unter den Arm greifen kann. Du bist ja auch Opfer eines Verbrechens letztendlich. Du bist Opfer eines Verbrechens und du stehst alleine da und weißt nicht, wie du jetzt ein neues Leben organisieren sollst. Frage, wer kann da jetzt tatkräftig dir mal ein paar Wochen zur Seite stehen, mit dir auf die Ämter gehen, vielleicht bei der Wohnungssuche helfen und so weiter. Ne? Mhm. Darum geht es. Ich hoffe, dass sich jemand meldet. Ich bin fast sicher, dass wir irgendeine Rückmeldung bekommen und wir werden die heute Nacht an dich noch weiterreichen, Tatjana. Mhm. Wir drücken die Daumen. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. Steffi, heute ist ein Frauentag, glaube ich, bei mir. Ich hatte keinen Mann, oder? Nee. Mag sein. Ja, das ist doch wunderbar. Ich rede gerne mit Frauen. Steffi, 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Also erstmal muss ich sagen, also das, was heute alles so eingetrudelt ist, war ja echt heftig. Puh. Ja. Ich habe hier jetzt schon so eine ganze Zeit am Telefon verbracht und habe nur gedacht, oh Hilfe. Ja. Ihr könnt das am Telefon, frage ich jetzt mal, immer alles mithören, was wir hier in der Sendung besprechen. Also ich hänge hier jetzt schon bestimmt eine Viertelstunde in der Leitung und habe da brav mitgehört. Mhm. Gut, aber jetzt bist du dran und jetzt bist du wichtig und dein Thema steht jetzt im Vordergrund. Um was geht's denn, Steffi? Also die meisten Leute sagen ja immer, Kontaktanzeigen taugen nichts. Ich habe da das Gegenteil erlebt. Auch wenn es nicht meine eigene war. Aha, wie deine eigene war? Ja, meine Freundin hatte die Kontaktanzeige aufgegeben. Und wie das so bei uns Mädels ist. Für dich hat die Kontaktanzeige aufgegeben? Nein, sie hat sie für sich aufgegeben. Ach, nicht? Aber wie wir selber so sind, wir müssen das ja dann zusammen alles erstmal ausprobieren. Ausquatschen, ne? Genau, möglichst ausquatschen. Noch am Frauenklo beim Schminken. Und das Foto und... Ja. Und dann war da ein Brief dabei, ich sage, was hältst du von dem? Der ist mir zu jung und zu klein. Und also da haben dann Frauen auf ihre Anzeige, Männer auf ihre Anzeige geantwortet, genau. Mit Brief und ihr beiden Klatschtanten, habt dann da gesessen bei Kaffee und Kuchen und habt die Briefe. Genau so. So stelle ich mir das auch vor. Und habt die Briefe gelesen und die Bilder angeguckt und fachfrauisch beraten, wer denn der Bessere ist. Genau. Und dann kann ich mir vorstellen, dass irgendwann Steffi sagte: Mensch, den finde ich aber toll. Und deine Freundin sagte: Nee, der ist aber nix. War es so? Genau. Ja, erzähl weiter. Ja, und dann habe ich diesen Menschen erstmal geschrieben, dass ich seinen Brief ganz toll fand, auch wenn ich nicht der bin, der die Kontaktanzeige aufgegeben hat. Ja. Und dann hat er irgendwann bei mir angerufen und meinte, na, finde ich ja interessant. Und haben wir uns dann getroffen. Wollte er denn vorher ein Foto von dir haben? Nee. Nee, also er hat die Katze im Sack gekauft dann. Richtig. Also nicht gekauft, aber zum Treffen zumindest. Ja, die Katze im Sack getroffen. Getroffen, ja genau, ganz genau. Und es hat gleich geschnackelt. Ja, gleich nicht. Wir haben uns dann so 2-3 Mal getroffen. Ja. Und dann hat sich das halt so ergeben. Und jetzt seid ihr ein Paar? Ja. Wie lange schon? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Und läuft alles in Butter und alles im grünen Bereich? Naja, wie das so ist. So manchmal müssen wir uns aber ein bisschen fetzen und streiten. Das ist ja normal, ja. Eben. Aber sonst? Hat er dir denn jetzt so im Nachhinein erzählt, was er spontan für einen Eindruck von dir hatte, als er dich gesehen hat bei der ersten Begegnung? Naja, er hat halt gesagt, dadurch, dass ich halt auch zwar ziemlich groß, aber auch recht übergewichtig bin, meinte er hätte schon erst mal gucken müssen. So. Hattest du ihm das denn am Telefon vorher genauso verraten? Mhm. Ja, also ehrlich, ne? Mit offenen ehrlich, Karten gespielt. Ehrlich, grundehrlich. Ja. Weil ich will ja, dass der andere auch ehrlich natürlich, ist. Natürlich, ja, klar. Mhm. Ehrlichkeit zählt. Sag mal, hat denn jetzt deine Freundin wirklich nun auch einen Mann gefunden, wenigstens? Nee, die hat leider keinen gefunden. Vielleicht solltest du jetzt mal eine Kontaktanzeige aufgeben, Steffi? Na, vielleicht findet sie dann was. Genau. Und dann aber sie ist da manchmal auch recht unentschlossen. Also ich denke, da war schon das eine oder andere Nette dabei. Ja. Wo habt ihr die aufgegeben? In einer normalen Zeitung oder wo? Also bei uns das Ding heißt Extra-Tipp. Da ist dann halt so aus der Region ja. Die Nachrichten und die Werbung vom Edeka und sowas. Ja, alles ja, sowas. So. Die gibt's umsonst, die Zeitungen. Ne? Die liegen in den Hausfluren immer. Genau. Siehst du mal. Also so schlimm ist das doch nicht mit den Kontaktanzeigen. Manch ein Glück wurde so schon erkoren und geboren. Eben. Ne? Ist doch wunderbar. Ich gratuliere herzlich und wünsche alles Gute. Und du grüßt mir herzlich deine Freundin und der wünsche ich nur auch bald einen Mann. Naja, sie chattet ja nun auch im Internet. Also. Das ist natürlich auch ein ganz gutes Medium, ne? Da irgendwie was oder wen zu finden. Eben. Gut. Viel Glück euch Mädels. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und auch schon für diese Woche hier von uns, von Domian. Ich bedanke mich bei meinen Leuten herzlich, bei Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Leo Scholten, Axel Rottländer, Anja Schönhardt, Henning Kaiser und Elke Büchter. Und jetzt sage ich euch noch unsere Themen nächste Woche. Komisch, denn heute ist erst Mittwoch und ich verabschiede mich schon, aber nun ist es mal so diese Woche. Nächste Woche heißen unsere Themen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Sorgenkinder und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Klatsch und Tratsch bei Domian. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende. Feiert schon morgen den Vatertag. Habt ein schönes Sommerwochenende, verlängertes Wochenende. Es soll ja sehr toll werden draußen. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder dann nächste Woche in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.